Karl May, Der Schatz im Silbersee. Folge 13. Humpty Bill hatte genug gehört. Er kroch zurück zu den Gefährten und forderte dieselben auf, sich nun an die Befreiung der Osagen zu machen. Nach seiner Meinung sollte sich jeder hinter einen derselben schleichen, aber der Häuptling fiel ihm in die Rede und sagte: »Ich habe meine weißen Brüder nur geholt, um mir schnell Hilfe zu bringen, falls es mir nicht gelingen sollte, meine roten Brüder allein zu befreien. Was jetzt geschehen muss, ist nicht Sache der Weißen, sondern der roten Männer. Ich gehe allein, und meine Brüder mögen mir nur dann beispringen, wenn das, was ich tue, bemerkt wird.« Er schlich sich wie eine Schlange auf dem Boden fort. »Was hat er vor?« fragte der Engländer leise. »Ein Meisterstück«, antwortete Bill. »Seid so gut und legt euch mit uns nieder und schaut scharf dorthin, wo die Gefangenen stehen. Geht es verkehrt, so eilen wir hin und helfen. Wir brauchen ihnen nur die Riemen zu durchschneiden und dann zu unseren Pferden zu laufen.« Der Lord folgte der Aufforderung. Das Feuer, an welchem die vier Anführer der Tramps saßen, war vielleicht 10 Schritte von dem Rande des Waldes entfernt. An dem letzteren standen die Bäume, an welche die Gefangenen in aufrechter Stellung an Händen und Füßen gebunden waren. Neben jedem Gefangenen saß oder lag ein bewaffneter Wächter. Der Englishman strengte seine Augen an, den Häuptling zu sehen, doch vergebens. Er sah nur, dass einer der Wächter, welcher gesessen hatte, sich jetzt umlegte, und zwar mit einer so schnellen Bewegung, als ob er umgefallen sei. Auch die anderen 3 Wächter bewegten sich, einer nach dem anderen und sonderbarerweise so, dass ihre Köpfe in den Schatten der betreffenden Bäume zu liegen kamen. Dabei war kein Laut, nicht das leiseste Geräusch zu hören gewesen. Es verging noch eine kleine Weile, und dann sah der Lord plötzlich den Häuptling zwischen sich und Bill am Boden liegen. »Nun fertig?« fragte der Letztere. »Ja«, antwortete der Rote. »Aber deine Osagen sind ja noch gefesselt«, flüsterte der Lord ihm zu. »Nein, sie sind nur stehen geblieben, bis ich mit euch gesprochen habe. Mein Messer traf die Wächter mitten in das Herz, und dann habe ich ihnen die Skalps genommen. Jetzt schleiche ich mich wieder hin, um mit meinen roten Brüdern zu den Pferden zu gehen, bei denen sich auch die unsrigen noch befinden. Da alles so gut gegangen ist, werden wir nicht fortgehen, ohne unsere Pferde zu holen.« »Warum euch noch in diese Gefahr begeben?« warnte Bill. »Mein weißer Bruder irrt sich. Es ist jetzt keine Gefahr mehr vorhanden. Sobald ihr die Osagen von ihren Bäumen verschwinden seht, könnt ihr euch fortbegeben. Bald werdet ihr das Stampfen der Pferde hören und das Geschrei der Tramps, welche dort wachen. Dann kommen wir zu der Stelle, an welcher wir vorhin abgestiegen sind. Hau!« Mit diesem letzten Bekräftigungsworte wollte er andeuten, dass jeder Einwand nutzlos sei, dann war er plötzlich nicht mehr zu sehen. Der Lord fixierte die Gefangenen. Sie lehnten steif aufgerichtet an ihren Bäumen. Dann waren sie in einem Nu fort, wie in die Erde hinein verschwunden. »Wanderschul«, flüsterte er dem Buckligen begeistert zu, »ganz wie man es in Romanen gelesen hat.« antwortete der Kleine, »ihr werdet bei uns noch manchen Roman erleben. Das Lesen ist freilich leichter als das Mitmachen.« »Wollen wir fort? Noch nicht. Ich möchte die Gesichter sehen, welche die Kerls machen, wenn die Geschichte losgeht. Wartet noch einige Augenblicke.« Es verging keine lange Zeit, so ertönte von jenseits des Lagers ein lauter Schreckensruf. Ein zweiter antwortete. Darauf folgten mehrere schrille Schreie, denen man es anhörte, dass sie aus Indianerkehlen kamen, und nun ein Schnauben und Stampfen, ein Wiehern und Dröhnen, unter welchem die Erde zu zittern schien. Die Tramps waren aufgesprungen. Jeder rief, schrie und fragte, was geschehen sei. Da ertönte die Stimme des roten Colonels: »Die Osagen sind fort! Alle Teufel, wer hat sie?« Er hielt entsetzt mitten in der Rede inne. Er war, während er sprach, zu den Wächtern gesprungen und hatte den ihm Nächsten derselben gepackt, um ihn emporzuzerren. Er sah die verglasten Augen und den haarlosen, blutigen Schädel desselben. Er riss den Zweiten, Dritten und Vierten in den Schein des Feuers und schrie dann entsetzt: »Tod! Skalpiert alle vier! Und die Roten sind fort! Wohin? Indianer! Indianer!« rief es in diesem Augenblicke von der Seite her, an welcher sich die Pferde befunden hatten. »Zu den Waffen! Zu den Pferden!« brüllte der rote Körne. »Wir sind überfallen! Man will uns die Pferde stehlen!« Es gab eine Szene ganz unbeschreiblicher Verwirrung. Alles rannte durcheinander, aber es war kein Feind zu sehen. Und erst als man sich nach längerer Zeit einigermaßen beruhigt hatte, stellte es sich heraus, dass nur die erbeuteten Indianerpferde fehlten. Nun erst, nachdem das Unglück geschehen war, wurden Posten ausgestellt und man durchsuchte die Umgebung des Lagers, doch ohne allen Erfolg. Man kam zu der Meinung, dass noch andere als nur die gefangenen Osagen im Walde gewesen seien und sich herbeigeschlichen hatten, um ihre Kameraden zu befreien. Sie hatten dabei die Wächter von hinten erstochen und skalpiert und sich dann der Indianerpferde bemächtigt. Unbegreiflich war es den Tramps, dass die Ermordung der Wächter so vollständig lautlos hatte vor sich gehen können. Wie hätten sie sich aber gewundert, wenn sie gewusst hätten, dass es nur ein einziger gewesen war, der dieses indianische Meisterstück fertiggebracht hatte. Als dann die Anführer wieder an ihrem Feuer beisammen saßen, sagte der Colonel: »Dieses Ereignis ist zwar kein großes Unglück für uns, aber es zwingt uns zur Änderung unseres Planes für morgen. Wir müssen schon sehr frühzeitig von hier aufbrechen.« »Warum?« wurde er gefragt. »Weil die Osagen alles gehört haben, was wir gesprochen haben. Ein wahres Glück ist es, dass sie von unserer Absicht auf den Igeltel nichts wissen, denn davon sprachen wir nicht hier, sondern vorher drüben beim anderen Feuer. Aber was wir mit Butlers Farm vorhaben, das wissen sie. Und du meinst, dass sie es verraten? Natürlich! Sollten diese wilden Halunken mit Butler befreundet sein? Befreundet oder nicht, sie werden es ihm melden, um sich an uns zu rächen und uns einen warmen Empfang zu bereiten. Das ist freilich leicht zu denken, und da ist es allerdings geraten, uns so viel wie möglich zu sputen. Möchte nur wissen, wo die fünf Kerls bleiben, welche dem flüchtigen Häuptling nach sind. Mir auch unbegreiflich. Hätte er seine Zuflucht in dem Walde gesucht, so wäre er schwer oder unmöglich zu finden gewesen. Seine Spur führte aber weit in die offene Prärie hinaus und er hatte kein Pferd. Da müssen sie ihn doch erwischt haben. Jedenfalls. Aber sie sind wohl auf dem Rückwege von der Nacht überrascht worden und haben sich verirrt. Oder sie haben sich gelagert, um sich nicht zu verirren, und stoßen morgen früh zu uns. Jedenfalls werden wir ihre Fährte treffen, denn sie nahmen genau die Richtung, welche wir einhalten müssen. Da allerdings befand sich der Sprecher in einem Irrtum. Der Himmel oder vielmehr die Wolken sorgten dafür, dass die betreffende Spur verwischt wurde, denn es stellte sich später ein, wenn auch leichter, aber mehrere Stunden anhaltender Regen ein, welcher alle Huf- und Fußeindrücke verwischte. Ein Parfoss ritt im Finstern. Sobald sich, wie im vorigen Kapitel geschildert, vorhin bei den Pferden das Geschrei erhoben hatte, war es für Bill, den Onkel und den Engländer an der Zeit gewesen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie waren, so schnell es die Finsternis gestattete, durch den Wald und zu ihren Pferden geeilt. Dass die Letzteren nicht verfehlt wurden, war nur dem Scharfsinn der beiden Jäger zu verdanken. Der Lord hätte sich wohl nicht so leicht zurechtgefunden, da ein Wellenberg und Wellental bei Nacht noch viel mehr als am Tage dem anderen glich. Sie machten die Pferde los, stiegen auf und nahmen die Ledigen an der Koppel fest. Kaum war das geschehen, so hörten sie die Indianer kommen. Der Häuptling hatte sich in der Finsternis ebenso leicht wie am hellen Tage an Ort und Stelle gefunden. »Diese Tramps waren blind und taub«, sagte er. »Wir konnten weiter keinen von ihnen töten.